In der Stunde. Die umstrittene Ökostromreform kann bereits zum 1. August in Kraft treten. Sie soll dafür sorgen, dass die Kosten beim Ökostromausbau bis 2017 stabil bleiben. Der oberste US-Geheimdienstler soll Deutschland verlassen und das bald. Weitere Konsequenzen will die Bundesregierung aus den bekannt gewordenen Spionagefällen wohl nicht ziehen. Denn die Zusammenarbeit mit amerikanischen Geheimdiensten soll nicht eingeschränkt werden. Das hatte die Bild-Zeitung zuvor berichtet. Das könne er nicht bestätigen, so Regierungssprecher Seibert. Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden kann schon in den nächsten Tagen mit der Verlängerung seines Asyls in Russland rechnen. Jedenfalls sieht die Einwanderungsbehörde da keine Probleme. Der 31-Jährige lebt seit über einem Jahr an einem geheimen Ort in Moskau. Snowden hatte erst vor wenigen Tagen um eine Verlängerung seines Asyls gebeten. Es wird die Fußballparty des Jahres. Am Sonntagabend werden hunderttausende Menschen bei Fanfesten und Public Viewings das WM-Endspiel Deutschland gegen Argentinien in Rio de Janeiro sehen. Inzwischen haben sich die deutschen Nationaltrikots zum Kassenschlager entwickelt. Für die Händler sei es nicht einfach, noch Trikots nachzubestellen, hieß es beim Verband Deutscher Sportfachhandel. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von der Eurocheval. Europamesse des Pferdes. Vom 23. bis 27. Juli. Messe Offenburg. Eurocheval. Da muss ich hin. 307 A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Karlsruhe Süd und Dreieck Karlsruhe 3 Kilometer stockend. Dann die A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Freiburg Nord und Riegel. Hier 10 Kilometer Stau. Außerdem wird geblitzt. Freiburg-Mozartstraße, Gage nach Seelbach in der Ortsdurchfahrt, Offenburg verlängerte Moltkestraße am Rückhaltebecken, Haus auf Frohnaustraße, B500 Baden-Baden am CT-Kreis in Stadt einwärts, Ach an Ortseingang von Sassbach-Walden kommend und B3 zwischen Emmendingen und Kenzingen. Gute Fahrt! Hitradio Ohr! Hitradio Ohr! Einfach näher dran! Einfach näher dran! Also alle mal herhören. Es ist sehr ernst. Ladies and Gentlemen, wir haben ernste Probleme. Einen Wolf des Schreckens. Eine Party der Panik. Aber auf den gepflegten Blondinenwitz. Willkommen, liebe Freunde, euer Albtraum beginnt. Das ist Music. Okay, man, are you ready to go? I'm ready to go. Now, come on, now crank this motherfucker up. Move your body. Hey! heiß her. Das dürft ihr nicht verpassen. Das Special am Freitagabend bei Radio. Also das Allerschönste, was wir so tun können, ist tanzen. Tanzen. Tanzen. Give me a funky ass bassline. Okay. Hey, Mr. DJ, where are you? Is a dance floor here. Schreiben. Entscheide selbst. Design your life. Der neue Peugeot 108 ist da. Mit 7 Style Kits für deinen eigenen Look und Mirror Screen Funktion für beste Verlinkung mit deinem Smartphone. Der neue Peugeot 108. Große Premiere am 19. Juli bei teilnehmenden Peugeot-Händlern. Mit Hitradio Ohr. Einfach näher dran an den Live-Übertragungen der Fußball-WM 2014. Herzlich willkommen in der Süwag Arena im Stadtgarten Aachen. Alle Spiele auf 28 Quadratmetern LED-Wand. Beste Bildqualität, großer VIP-Bereich und tolles Ambiente im Aachener Stadtgarten. Lassen auch Sie sich begeistern von Badens schönster WM-Arena. Präsentiert von der Fischer Group aus Aachen-Fautenbach. Kompetenz in Edelstahl. Hi. Sie hat mich tatsächlich mitgenommen. Ich hatte nur eine Zahnarztpraxis erwartet. Herzlich willkommen. Ich bin einer der Zahntechnikermeister der neuen Zahnärzte. Ich designe Ihre neuen Zähne. Guten Tag. Ich bin der Leiter des Fräszentrums der neuen Zahnärzte. Wir arbeiten komplett metallfrei. Alles an Ihrem Zahn ist aus Vollkeramik. Hi, hallo. Und ich kümmere mich um die Hygiene Ihrer Zähne. Die neuen Zahnärzte in Lahr. Alle Spezialisten bei uns im Haus. Neulich im Elektrofachmarkt. Guten Tag. Also bei uns im Büro. Da muss echt mal ein frischer Wind rein. Und dafür gibt's doch diese Geräte. Da verbessert sich gleich das ganze Betriebsklima. Gibt es. Hier. Aber das ist... Das ist Ihr neues Digitalradio. Digitalradio. Frischer Wind auf Knopfdruck. Egal, ob Sie es hot oder cool mögen. Einfach mehr Sender, einfach besserer Klang, einfach mehr Spaß. Alle Infos unter digitalradio.de. Digitalradio. Ich will es einfach. Autofahrer aufgepasst. Ab sofort kommen Ihnen zahlreiche Umparker entgegen. Jetzt umparken. Mit einem neuen Opel Astra schon ab 169 Euro ohne Anzahlung. Mehr dazu bei Ihrem Opel-Partner und auf opel.de. Hitradio Ohr präsentiert. Das See You Festival am Thunisee in Freiburg. Campen, tanzen, feiern am See. Vom 18. bis 20. Juli reißen wir dich aus dem Alltag mit über 50 internationalen DJs und Acts. Unter anderem Richie Hortin, Chris Liebing, Tini, Ben Klock and Tim, Oliver Kuletzki und Extrawelt. Das See You Festival am Thunisee in Freiburg. Infos und Tickets unter seeyou-festival.de. Ah, mein Bein, verdammt! Wie Wir können Ihnen nicht helfen, wenn wir nicht wissen, wo Sie sind. Setzen Sie auf Sicherheit mit dem DRK-Mobilnotrufservice des Roten Kreuzes. Ihre persönliche Sicherheit für den Notfall dank moderner GPS-Ortung. Als Freizeitsportler, Alleinstehender oder weil Sie gesundheitliche Probleme haben. Das gute Gefühl für Sie und Ihre Angehörigen. DRK-Mobilnotrufservice. Sicherheit und Freiheit rund um die Uhr. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Roten Kreuz vor Ort. Ein Ort, an dem man die Zeit vergisst. Eine Welt, in der Körper und Seele Heimat finden. Ein Ambiente, das seinesgleichen sucht. Das Hotel-Restaurant Rebstock in Durbach. Genießen Sie kulinarische Köstlichkeiten und schöne Momente. www.rebstockdurbach.de. Sein. Hallo Nachtschwärmer! Ich spüre etwas. Aber hallo, wen haben wir denn da? Das ist Live from the heart of the world's greatest city. In a radio studio, Ross and Special to Know. Ja, willkommen! Es ist wieder Freitag. Mesdames, Messieurs, le disque est de retour. Alors, à votre demande, répétez encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Ich habe wieder jede Menge neue Songs hier nach schöner Mashups bis zum Abwinkeln. Und viel Spaß und kaum Fußball. Ja! One more time. Music in the air, good vibrations everywhere, sharing all the good sounds on your radio. Wieder richtig spezial, ha? Black Eyed Peas, Journey und Robin Thicke. Und diese Sendung ist der Partystarter fürs Wochenende. Verpass es nicht. Erlebe hautnah das coolste, hipste, krasseste und lustigste. Sei live am Start und check aus, worüber morgen alle reden werden. Also wirklich wahnsinnig gut. Here we go again. Der Freitag, kompakt am Freitag. Here we go again. Der Sommer kann kommen. Der super sonnenfresche Spaß. Er ist da, der Action-Sommer. Session, hier ist Flo Rida und Crow. Yeah, Baby, nimm meine Hand, ich hab alles schon gepackt, komm, wir beide gehen weg von mir. Sieh, der Chat ist getankt, ich hab Geld auf der Bank und noch jede Menge Plätze hier. Und immer wenn du einsam bist, komm ich rum, du musst nie wieder alleine sein. Denn immer wenn ich dich seh, macht es immer tick, tick, boom, so wie deine Bar. Und alle anderen Girls wären gern wie du. Und du bist wunderschön und gefährlich cool. Ich bin verliebt und hab keinen Plan, ob das wie echt find dich nicht. Und es gibt so viele Girls, die behaupten, sie wären du. Doch ich sage, Mann, es stimmt doch nicht. Doch ich hab echt keinen Plan und ich frag mich, ob du überhaupt meine Sprache sprichst. Und du bist eine von denen, die man nicht suchen darf, sondern irgendwann mal auf der Straße trifft. Und Baby, ich lieb jedes Lied für dich. Ich bin alleine, wenn sie sieht mich nicht. Ich hoffe, dass es geschieht. Ich bin verliebt, doch hab keinen Plan, ob es sich gibt. Doch manchmal träum ich nur von dir. Sie sagt, was muss ich tun, dass du mich hörst, dass du mich hörst, dass du mich hörst. Denn ich wär heute so gern bei dir. Ich glaub, ich fänd es cool, wenn du mir gehörst. Ich fühl mich so allein, weil ich mich auf dich fühl. Und egal wie laut ich schrei, sie hört mich los. 19:30 am Freitagabend. Höchste Konzentration. Höchste Konzentration. Bei Radio. I wish. da ist er schon wieder. Meine Nervensäge. Ne? Mir fällt nicht mit der Name ein. Ne? Mein Name ist Bundy. Al Bundy. Ach so, ja, Al Bundy. Hallo, hallo, grüß dich. Hey, rein mit dir. Ich hab dich mit einem steinalten Hinterwäldler verwechselt. So ist das, passiert dir bestimmt öfter. Ja, bei dir schon. Blockbuster am Freitag. Heiß auf den Freitagabend. Freitag. Ach, das ist sowas von abgefahren. Wochenende, ich dreh durch. Hey, mach mal lauter. Sofort. Originally sung in German with numbers, a color and something inflatable in the title. Red balloons. ain't one. Hit me. 99, red balloon. 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. Once upon a time, not too long ago, a nigga like myself had a strong arm, a hoe. And this is not a hoe in the sense of having a pussy, but a pussy having no goddamn sense to try and push me. I try to ignore him, talk to the Lord, pray for him, but some fools just love to perform. You know the type, loud as a motorbike, but wouldn't bust a grape in a fruit fight. And only thing that's gonna happen is I'ma get the clapping, and he and his boys gonna be yapping to the captain. And there I go trapped in a Kit Kat again, back through the system with the riffraff again. Fiends on the floor, scratching again. Paparazzis with their cameras, snapping them. DA try to give a nigga shaft again. Half a meal for bail cause I'm African, but because this fool was harassing them, trying to play the boy like he's saccharine. But ain't none sweet, but I hold my gun. I got 99 problems, being a bitch ain't one. Hit me. Not a problem that I can't fix. 99 Luftballon Spezial. Cause I can do in the mix. 99 problems, but a bitch ain't one. If you have a girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't yeah, one. Yeah, Chasey. Numbers of Nina. Inflatable one. 99 red balloons. If you have a girl problems, I feel bad for you. Okay, ich sage mich kurz ab in die Werbung. Höchste Konzentration. Höchste Konzentration. Leute, erinnert mich dran. Wir sollten unbedingt am Sonntag Weltmeister werden. Wollt ihr noch mehr fahren? Dann bleibt dran. Wieso? Das hier ist eine Party, Mann, also entspann dich. Jetzt kommt die Werbung. Einsetzen, tippen, Brasilien-Kreuzfahrt gewinnen. Während der Fußball-Weltmeisterschaft ist unser Hitradio Ur Tippmobil in der Ortenau unterwegs. Tippe auf das vorgegebene WM-Spiel und höre am nächsten Morgen Hitradio Ur. Wir verschenken tausende Fanartikel, wertvolle Tagespreise und verlosen eine Brasilien-Kreuzfahrt auf der MSC Preziosa vom TUI Reisecenter Gengenbach im Wert von fast 10.000 Euro. Präsentiert von der Triag Automobile. Mobilität in Baden-Württemberg. In ihrer Nähe mit Renault, Dacia und Hyundai im Gewerbegebiet Kippenheim. www.tri.ag. Machen Sie eine Reise in eine andere Welt. In eine Welt voller Klarheit, voller Schärfe und voller Lebensqualität. Vergessen Sie alles, was Sie je gesehen haben. Augenoptik Kreuzpaintner in Lahr. Mit modernster Technik und feinstem Optikerhandwerk erwecken wir Ihre Augen und schärfen Ihre Sinne. Sehen Sie wieder klar und deutlich. Augenoptik Kreuzpaintner. Kontaktlinsen und Brillen in Lahr bei der Stadtmühle 1. Jetzt neu eingewechselt bei McDonald's. Der Salsa Beef und der Salsa Chicken mit fruchtig pikanter Salsasoße und feurigen Jalapenos. Im McDonald's 1 plus 1 für nur 2 Euro mit kleinem Getränk. Unverbindliche Preisempfehlung. Fans, willkommen bei McDonald's. Entdecken Sie eine Welt voller schöner Dinge für Ihr Zuhause bei Holzwelt Helmke. Zum Beispiel jetzt beim SSV bis Ende Juli. Gartenmöbel bis zu 50% reduziert. Holzwelt Helmke in Appenweier oder holzwelthelmke.de. Hitradio Ohr und das Jazzhaus Freiburg präsentieren Connected, die 90er Party im Freiraum Offenburg. Hip-Hop trifft Pop trifft Rock. Von Fettes Brot über Scooter bis zu Grand Rapes und East 17. Connected, die 90er Party, diesen Samstag im Freiraum Offenburg. Alle Infos unter freiraum-offenburg.de. Ich hab doch noch irgendwo... Die müssen doch hier sein. Die habe ich doch hier hingestellt. Hier, meine alten CDs. Die bringe ich jetzt gleich zum Deutschen Kinderschutzbund in Offenburg. Da gibt's nämlich am 25. Oktober wieder einen großen CD- und DVD-Flohmarkt für den guten Zweck. Sie wollen auch was spenden? Sie können Ihre alten DVDs, CDs und PC-Spiele auch in den Geschäftsstellen der mittelbadischen Presse abgeben. Großer Wow-Sale bei Karstadt. Guten Morgen, mein Schatz, wie geht es dir? Wieso sprichst du denn so schnell? Weil ich ganz schnell zu Karstadt muss. Ah. Jetzt der große Wow-Sale bei Karstadt. Mit aktueller Saisonware und vielen tollen Marken bis zu 70% reduziert. Mehr Informationen in allen Karstadt-Filialen und auf karstadt.de. Hitradio OR präsentiert das Ortenauer Bürgerfest am 18. Juli auf Schloss Ortenberg. Ab 16.30 Uhr Feierabend-Talk der Burda Betriebskapelle und Live-Musik mit dem Millers Blues Orchestra ab 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Achtung, die Sitzplätze sind begrenzt. Sichern Sie sich außerdem Ihre letzte Chance auf den Hitradio OR Tippmobil Hauptgewinn. Eine Brasilienkreuzfahrt. Alle Infos zum Ortenauer Bürgerfest am 18. Juli auf www.ortenaukreis.de. Kochen? Ich? Die Zeiten sind vorbei. Mein Mann hat die M3 Kochschule besucht, während ich meine Traumküche ausgesucht habe. In der neuen M3 Küche habe ich Küchenverbot. Mein Mann kann jetzt so gut kochen. Küchen- und Kochschule für Genießer. M3 Küchen in Offenburg und Kehl-Goldscheuer. Küchen-m3.de. Hey guys, let me tell you what you can do. If you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. And right on, baby. Wow! Ja, on the road again, so heißt jetzt. Ja, nach schon mal in den 90ern. Da war ich in der Gegend zwischen Offenburg und Freiburg. Und zwar ohne Ende unterwegs. Zum Beispiel Endingen, Ottenheim, Herbolzheim, Eichstätten, Oberhausen, Rheinhausen, Nimburg, Kensingen, Köntringen, Münchweier, Orschweier, Waldertingen, Bleichheim, Weißweil, Oberwitten, Rechtal und so weiter. Da hatten wir neulich eine Veranstaltung in Ruß, die erste Gigant der 90er, Revival Party. Und da kommt jetzt die nächste. Morgen in zwei Wochen, 26. Juli, MU Live in Riegel. Und da lade ich alle ein. Vor allem die früher bei mir an den Hallen waren, auf den Open Airs in dieser Gegend. Ja, Riegel am Kaiserstuhl. 26. Juli. Eintritt bis 24 Uhr. 4 Euro. Schutz 2 Euro. Das ist ein Angebot, die Sommerparty in zwei Wochen. Und dann geht's jetzt ins Elsass. Da war ich in den 90ern auch ganz viel unterwegs. Also ich selbst nicht, aber unter meiner Fahne. Morschwiller, Beinheim, Münchhausen, Pfafferhofen, Niedermodern, Ohlungen, Schillersdorf, Drusenheim, Hadmatt, Obermodern, Schwindratzheim, Ringendorf, Westhofen, Hochfelden, Weiterswiller, Seebach. Und da ist am 11. Oktober eine Charlie 2000, da bin ich aber selbst, Revival 80er Party in Zinsvilla in der Festhalle. Im Elsass, da rufe ich alle Elsässer auf. Auf den Freitagabend. Freitag. Oh, das Wochenende. Nichts für schwache Nerven. Time to be crazy. Show you what you wanna see and take you where you Ah, göttlich, ja? Nelly Furtado. Capital Cities. 19:54 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Hier geht's ins Wochenende. Bei mir ist wieder Stress. Der Staat müsste uns unbedingt unterstützen. Ich meine, wenn der nicht behindert ist, wer dann? Ja, er ist doch aber... wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach, er ist in Kneipe, er holt wieder Bier. Das ist eine der wenigen Kneipen, wo sie ihn noch reinlassen. Hey DJ, find it back. Bring it back. Check this out. Oh, shit. Hier ist Scooter, er ist auch mal wieder da. La parola non ho né sapore né idea, ma due occhi valenti. Da kennt der Scooter jeden Song eigentlich remixen. Er kommt mit seiner Flüstertüte und flüstert was da rein und schon hat er was einen Song. Yay, Scooter! Verdammt cool, weil Hansen, der Chef seiner, der Headliner, der mit seiner Mucke Danke sagt. Lern mich mal so geile Beats bekommen. diese Land. Ihnen wäre nach der Mucke die Hand. Und unserem alles überragenden Sound. Also alle, die feiern, wollen sagen hey. Und alle, die rocken wollen, die sagen ho. Ihr seid auf jeden Fall richtig bei Yandi. Hey. Wir bringen die Scheiße zum Kochen und das geht los. Oh, ja. Wir machen das klar. Ich sag, wir machen das klar. Oh ja. Und ich sag, oh ja. Ich sag, wir machen das klar. Wir machen das klar. Oh ja, ja, ja, ich bin halb B-Boy und halb Bohem. Ich rock in der Kunst und reif im Rain. Und immer fresh und ohne Fleck. Der Scheiß mich schwamm, die Hand und gehen. Du siehst mich in einem verdeckten Shirt. Eher mach ich einen Track mit Girl. Der Mac Daddy, ein Fred Perry. Und uns alle werden weggeburnt. Und ich bin gekommen in meiner Hand. Weil ich würde die Leute hier diese Hand. Ihnen wäre nach der Bermucke die Hand. Und unser normales überragenden Sound. Also alle, die feiern von sagen hey. Und alle, die rocken wollen, die sagen ho. Ihr seid auf jeden Fall richtig bei Yanni hey. Wir bringen die Scheiße zum Kochen und das geht so oh, yeah. Wir machen das klar. Ich sag, wir machen das klar. Yeah, yeah, yeah. Und ich sag, oh ja yeah. Oh, yeah. Ich sag, wir machen das klar, klar. Also glaub mir mal. Jan Delay haben wir auf jeden Fall rausgehört. Oh, was gibt's? Charlie, du wirst nie erraten, was heute im Schuhladen los war. Deine Zunge hat sich im Größenmesser eingeklemmt? Euch Zivilisten ist nie klar, was für ein schwieriges Hochpräzisionsgerät schon das ist. Schon gut, sag mir, was passiert. Ja, erzähl. Also, das verstehe ich nicht. Ich hatte Größe 6, als ich den Aerobic-Kurs anfing. Das Gehüpfe muss meine Füße aufgebläht haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Sie auch mal auf den Arsch gefallen sind. Wirst mir das einfach so ins Gesicht zu sagen? Sie können es natürlich auch von hinten haben. Da muss ich aber vorher noch mal tanken. Wenn jede Hilfe zu spät kommt, bla bla bla. Das zweite Martyrium beginnt. Okay, das wird jetzt wehtun. Beeil dich! Und zwar sehr. Fahrt das Band ab! Fahrt das Band ab! Spezial.

Dark Side. The Dark Side. Spezial. Sunday morning hurts my eyes. Cold water hits my face when they get up to see the skies. I raise my head, look up, and I'm surprised the clouds have gone. I'm still in search for darkness, so I got to wait till dawn. The dark side. Absoluter Knaller, Dark Side. Aus den 90ern. 20.10 Uhr am Freitagabend. Mit Power ins Wochenende. Komm, du kannst mal ein bisschen Werbung für mich machen. Hey, Nachtschwärmer. Schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Ja, ja. Dankeschön, Herr. Es wird noch schlimmer, dieser Sendung. Jeden Freitagabend nur bei Radio Ohr. Das gibt's nicht. Einfach nur dran. Doch, das gibt's. Everything. feel so empty without me. Your heart is glowing, and I'm crashing into you. Baby, kiss me before I turn the lights out. Before I turn the lights out. Kennst du noch den Ort, wo ich auf dich gewartet hab? Seite an Seite mit den anderen Steinen lag ich da. Ich war kalt ohne Heimat und alleine. Bevor du kommst, rennt du alle diese Steine. Ich war so staubbedeckt, bevor du mich gefunden hast. Hast mich in Gang gesetzt, mir endlich neuen Schwung gebracht. Ich war kalt, war versteinert und alleine. Bevor du kommst, rennt du alle diese Steine. Ich war nur noch verstaubt, verbraucht und ohne Plan. Göttlich, ja? Haben wir da einige da drin? Oh, es ist gleich wieder Zeit für die Werbung. Und dieser Yogi-Verschnitt hat auch wieder was zu sagen. Höchste Konzentration. Jetzt reicht's mir aber. Ach, leck mich doch. Seht doch alle zu, wie ihr Weltmeister werdet. Aber ohne mich. Bei uns geht es jetzt weiter mit der Werbung. Bei ihm mit Elektroschock. Das ist der Leibe. Fitness, Gesundheit, Wellness, Reha. Das ist Toplife in Berghaupten. Modernste Geräte, medizinisch geschultes Personal und ein moderner Wellnessbereich garantieren Ihnen gesundes Training für jeden Alters- und Fitnessgrad. Jetzt mit gratis Probestunde. Toplife, Fitness, ambulante Reha und mehr. Alle Infos unter top-life.de. Noch kein Schnäppchen gemacht? Macht nichts, denn Singler-Einrichtungen in Lahr hat trotz Umbau weiterhin für Sie geöffnet. Wir bauen das komplette Obergeschoss für Sie um. Sichern Sie sich deshalb jetzt Ihre Baustellenrabatte. Bei Singler-Einrichtungen in Lahr. Kreativ, erfahren, regional. Sie wollen in den Urlaub fahren. Wo tanken Sie voll? Bei Günther Energie. Wo holen Sie Ihren Reiseproviant? Na, bei Günther Energie. Und wo gibt es die Vignette für die Schweiz und Österreich? Richtig, bei Günther Energie. Günther Energie am Flugplatz in Lahr. Rundum sorglos. Und wo machen Sie Ihr Auto nach dem Urlaub wieder sauber? Naja, Sie wissen schon. Hey, Tim, du hast ja jetzt eine Spange. Na klar, damit ich später gute Chancen bei den Mädels hab. Genau, und wir tragen dazu bei. Kieferorthopädie von Dr. Wittmann, Dr. Bernhard und Kollegen. Die Zahnarztpraxis für angehende Casanovas. In Oberkirch, Kappelrodeck und Appenweier. Reinsetzen, tippen, Brasilien-Kreuzfahrt gewinnen. Während der Fußball-Weltmeisterschaft ist unser Hitradio Ur-Tippmobil in der Ortenau unterwegs. Tippe auf das vorgegebene WM-Spiel und höre am nächsten Morgen Hitradio Ur. Wir verschenken tausende Fanartikel, wertvolle Tagespreise und verlosen eine Brasilien-Kreuzfahrt auf der MSC Preziosa vom TUI-Reisecenter Gengenbach im Wert von fast 10.000 Euro. Viel Spaß wünscht Intersport Kuhn, Ihr Partner für Sport, Mode und mehr in Offenburg. So, das Testament ergibt wie folgt. Das Anwesen in Frankreich und das Gestüt in Schottland erbt die vierbeinige Katze Minka. Wie bitte? Ja, manchmal kommt es anders, als man denkt. Sorgen Sie rechtzeitig vor. Wir stehen für Ihr Recht. Moorstadt und Arendt, die Anwaltspartnerschaft in Offenburg. Moorstadt-arendt.de. FKK Club Lanzerlaut. Die heißeste Party zum kleinen Finale. Mega-WM-Pool-Party im Lanzerlaut. Top Girls auf der WM-Tribüne. Spiel um Platz 3 auf Großbild. Cocktailbar, Poolnixen, orientalische Feuershow mit Trommlern, Grillbuffet, DJ, Live-Show mit Vivian Schmidt. Die Die Mega-WM-Pool-Party im Lancelot. Samstag, 20 Uhr, Offenburg-Elgersweier. fkk-lancelot.com. Autofahrer, aufgepasst. Ab sofort kommen Ihnen zahlreiche Umparker entgegen. Jetzt umparken. Mit einem neuen Opel Astra schon ab 169 Euro ohne Anzahlung. Mehr dazu bei Ihrem Opel-Partner und auf opel.de. Jeden Tag freue ich mich so drauf. Denn durch dich lebe ich völlig. Da bin ich wieder nach Schwärmer. Hallo. No one will stop. Chris Speed is my own time. Big day, Charlie. Your DJ for tonight. Get your party going. Getting the best around. We like to party. We like to party. We like to party. We like to party. We like to party. We like to party. We like to party. We like to party. Antoine. Und ja, Chili Peppers und ein paar andere. Hallo Nachtschwärmer. Hallo L. Ja, wir jetzt beide sind ja verurteilt wieder ja, zu sein im Studio. Eh? Ich meine, auf Partys wirst du ja nicht eingeladen. Ja, kann schon sein. I got your pay, oh, listen what I say. Ja, Nachschmal, diese Sendung ist immer live. Und wer irgendwas zu vermelden hat, Geburtstag, Glückwunsch oder so, studio@hitradio-ohr.de. studio@hitradio-ohr.de. Das kommt dann bei mir direkt an. Wollt ihr alle mehr Geld? Nein! Wollt ihr alle mehr Freiheiten? Nein! Was wollt ihr denn? Titten, kurze Röcke, lange Beine, Wackelarsch, Stockelschuhe, Möpse, Muschi, Haaransack, krasses T-Shirt, Bikinis, knallige Shorts. Was geht hier eigentlich vor? Tja, wollt ihr es auch wissen? Der super sonnensaftig frische Spaß. Genau das Richtige, um einen heißen Sommertag noch heißer zu machen. Sonne, Spaß und heiße Flirts. Der Action-Sommer. Ab in den Sommer. Fantastisch, unter anderem mit Fanta 4. Oh, 24. Hey! Du musst dir Spaß gönnen, du musst dein Leben genießen. Manchmal gönne ich mir was Süßes. Na toll, und manchmal gönne ich mir einen Eisprung. Mehr Action. Mehr Power. Das ist viel besser. Clubstarters.net. When you fire at precisely 10:04 p.m. this Saturday night, lightning will strike the clock tower, electrifying the cable just as the connecting hook makes contact, thereby sending 1.21 gigawatts into the flux capacitor and sending you back to 1985. All right, now, watch this. Yeah, that's okay, yeah. So slide on me. and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. Ja, und die doofe Witze-Ecke, höchste Zeit. Machen Sie mit bei einer Gruppensexparty? Fragt ein Tourist den anderen. Ja, kann man machen. Und fragt, wie, verstoßen. Er guckt sich um und sagt, zu wie viel sind wir denn? Wenn Sie Ihre Frau mitbringen, dann sind wir zu dritt. Ja, da würde ich nicht mehr machen. Im Erotikshop lässt sie sich jede Menge Vibratoren zeigen. Aber keiner findet so ihren Gefallen, bis sie plötzlich meint, da dieser, der rote mit der weißen Kappe, den kaufe ich. Der Vertreter ganz verlegen, Lady, das wird nicht gehen. Das ist meine Thermoskanne. Ja. Ja, servus. Servus, grüezi und hallo. Das ist der Freitag. Das ist der Freitag, Nachtschwärmer. Das ist der Freitag. Unmöglich. Wann hört dieser Albtraum auf? Kein Alkohol und keine Therapie kann das je wieder gut machen. Sein Gesicht. Was hier jetzt gebraucht wird, ist ein kleiner Stimmungswechsel. Ton ab! 20:38 am Freitagabend. Voll krass. Hallöle. A broadcasting station. We have now taken over your radio. Auf diese Zeit, auf diese Zeit. Spezial. Zeit für die Werbung wieder hier. Höchste Konzentration. Höchste Konzentration. Leute, erinnert mich dran. Wir sollten unbedingt am Sonntag Weltmeister werden. Wir sind gleich wieder da, nach einer kurzen Unterbrechung. Oh Mann. Offizielle Teepause. Wahoo! Mehr nach der Werbung. Schlemmen, trinken, sich verwöhnen lassen. Das Schlemmerparadies bei Hitradio Ohr. Besuchen Sie die angesagtesten Hotels und Restaurants in unserer Region und zahlen Sie nur die Hälfte. Unser Schlemmerparadies der Woche? Die Trattoria im Stadion in Offenburg. Original italienische Pizza und Pasta sowie frische Fisch- und Fleischgerichte. Gemütlich, rustikal und preisgünstig. Fußball und Italien in der Trattoria im Stadion in der Badstraße. Mit großer Sonnenterrasse, ideal für die Mittagspause. Das Hitradio Ohr Schlemmerparadies. Neue Gutscheine jeden Donnerstag ab 8 Uhr auf hitradio-ohr.de. Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten nennt man gerade. Und die zuverlässigste Verbindung zwischen A und B nennt man Taxi Novak. Wir bringen alles und jeden ans Ziel. Egal ob Einzelfahrt, Kuriertransport oder Gruppen- und Vereinsausflüge mit bis zu 20 Personen. Taxi Novak. Mit uns sicher ans Ziel. Telefon Offenburg 73 073. Taxi Novak. Machen Sie eine Reise in eine andere Welt. In eine Welt voller Klarheit, voller Schärfe und voller Lebensqualität. Vergessen Sie alles, was Sie je gesehen haben. Augenoptik Kreuzpaintner in Lahr. Mit modernster Technik und feinstem Optikerhandwerk erwecken wir Ihre Augen und schärfen Ihre Sinne. Sehen Sie wieder klar und deutlich. Augenoptik Kreuzpaintner. Kontaktlinsen und Brillen in Lahr bei der Stadtmühle 1. Okay, Sie würden gerne Ihr Bad sanieren, wissen aber nicht mit wem? Schmidt, Badwasserwärme. Sie hätten gerne eine bessere Wasserqualität und dabei einen sparsameren Wasserverbrauch? Schmidt, Bad, Wasser, Wärme. Und natürlich machen Sie sich Gedanken über den Klimaschutz und Ihren eigenen Energieverbrauch? Schmidt, Bad, Wasser, Wärme. Wenn Sie also Fragen zu Bad, Wasser oder Wärme haben, dann zu Schmidt, Bad, Wasser, Wärme in Gengenbach. Schmidt-bww.de. Hey Mädels, ihr braucht jetzt nicht mehr um den ganzen Globus zu jetten, um gut auszusehen. Denn bei Coro in Lahr findet ihr ab sofort Top-Marken wie Escada, Moschino Cheap & Chic und Missoni. Stylisch, elegant und sexy. Coro, Fashion and More. Am Rossplatz 1 in Lahr. Hier werden Frauenträume wahr. Du hast immer noch Herzbeschwerden. Ja, wieso? Weil du mal zu meiner Zahnärztin Astrid Tabellion gehen solltest. Entzündungen der Zähne und des Zahnfleisches können Herzerkrankungen verursachen. Und die kennt sich da aus. Zahnarztpraxis Astrid Tabellion am Busbahnhof in Offenburg. Unsere neue Homepage, dentabellion.de. Fühlen Sie sich manchmal dünnhäutig, rastlos, unwohl, traurig, normal oder total nüchtern? Macht euch bereit für Dates mit Charlie. Wer ist Charlie? Der da drin liegt. Die Natur schlägt zurück. Haltet euch fest! I'm your present DJ tonight. Das ist der Sound der 90er. Call me Mr. Vain, Mr. Vain, Mr. Vain, Mr. Vain, Mr. Vain, Vain, Vain. der 90er. Alles Knüller in den 90ern. Könnt ihr euch erinnern, Nachtschwärmer? Dieser Song hat wochenlang in den Nummer 1 gewesen. What is Love? Und alle, noch, die noch dabei sind oder sich zugeschaltet haben, willkommen! Und was ich ja ganz toll finde in dieser Sendung, gibt's keine Nachrichten. Das ist es. So komme ich in die Schuhnachrichten. Ich habe doch gerade gesagt, keine Nachrichten. Nein, nicht die Nachrichten. Schuhnachrichten. Oh. Schuhnachrichten ist das offizielle Mitteilungsblatt der gesamten Schuhbranche. Ja. Und das Tittenmagazin. Der ist doch der letzte Heuler. Ja, nicht zu fassen, so verschwendet man seinen Freitagabend. Was ist die gute Nachricht? Ich bin völlig zu. Ladies and gentlemen, welcome. I bring the action. Dieser Freitag ist die Happy. Der Action-Freitag. Puis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un m'a poussé le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Ma tête c'est fou, comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête en Andalousie. Je me souviens. Je les entends rire comme je râle. Je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux? Wow, nicht schlecht, ja? 10 Sekunden 21 Uhr am Freitagabend. Da wird gegrüßt von mir der Fred Ilano bei der Firma Look in Bühl-Busmatten. Das ist der Freitag. Tachchen, Leute, einen verdammt heißen Sommer haben wir. Sundays, holidays, vacation time. We must be ready every day. Sommer, Sonne, Entspannung. Took the midnight train, but it Was meint ihr? Göttlich, ha? Afrika Bambaataa und Journey. Einmal mal schauen, was so abgeht in der Region. Heute in Oberkirch gehen heute die Lichter aus. Bei Oberkirch leuchtet die Innenstadt mit Kerzen und Leuchtkörpern. Dazu gibt's Late-Night-Shopping, Live-Musik und einen Nachtflohmarkt. Und beim Hitradio Ohrstand lichten wir die Besucher ab. Schüttertal, Schweighausen. Auf dem Pfingstberg wird dieses Wochenende laut. Dort startet heute die deutsche Meisterschaft im Motocross. Mit einer großen Warm-up-Party. Mit Megabar, Likörstand und Dance-Acts. Eintritt ist frei. Shoot us up, beam me up, Jimmy. Super. Whisky zu günstigen Preisen, Musik von House bis Black mit DJ Crazy Lay. Im Milieu Haslach heißt das Finale Olé. Eintritt frei, DJ Marco. Einfach nur geil. Attacke! Was hat der gesagt? Alles Kacke oder sowas? Spezial, solche Version habt ihr selten mal gehört. Ey, Nachtschwärmer, ganz klar. Na, wie gefällt dir denn die Musik? Nie fragen. Radio Ohr. Super cool. Super komisch. Das ist eine doofe Sendung. Nein, nein. Da wünscht man sich ja das Dampfradio zurück. Ja. When I walk on by, girls be looking like Demi Fly. I pimp to the beat, walking down the street in my new free, yeah. This is how I roll, animal print pants out of control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, I got the club, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, to show it, show it, show it, show it. I'm sexy, I know it. Sexy, was hast du bloß aus diesem Mann gemacht? I'm sexy and I know it. Sexy, was hat der alte Mann dir denn getan? I'm in a speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby. Don't be nervous. No shoes, no shirt. She's nothing like a girl. Schuhverkäufer, reg mich wieder auf hier. Ja. Johnny, wenn du weiter so frech bist, dann wird hier bald der Bandi. Jetzt Kapruf nicht, Earl. Erscheinen. Nein, jetzt nicht. Bandi! Jenseits des menschlichen Verstandes. Mein Gott, was zur Hölle war das? Ein Albtraum. Jetzt machen wir ein Deutsch-Spezial. Radio. es gibt kein Erbarmen. Ja. Hände hoch, jetzt kommt die Werbung. Okay. Hört mit dem Wahnsinn auf. Wir sind gleich zurück. Und aus. Nach der Werbung geht's weiter. Hitradio OHR präsentiert das Ortenauer Bürgerfest am 18. Juli auf Schloss Ortenberg. Ab 16.30 Uhr Feierabend-Talk der Burder Betriebskapelle und Live-Musik mit dem Millers Blues Orchestra ab 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Achtung, die Sitzplätze sind begrenzt. Sichern Sie sich außerdem Ihre letzte Chance auf den Hitradio OHR Tippmobil Hauptgewinn. Eine Brasilienkreuzfahrt. Alle Infos zum Ortenauer Bürgerfest am 18. Juli auf www.ortenaukreis.de. Mama, kriege ich noch einen Nachschlag? Ja, echte Genießer wissen, was gut ist. M3, das neue Küchenstudio in Offenburg. Entdecken Sie hier eine ganz besondere Küchenauswahl und freuen Sie sich auf Ihre Traumküche. M3, das neue Küchenstudio in Offenburg. Küchen-m3.de. Ach, wissen Sie, viele beneiden mich um mein Leben. Immer auf Achse, in der ganzen Welt unterwegs. Aber dass das auch Stress sein kann, das wissen die wenigsten. Die ganzen Reisen planen, Hotel, Flug, Mietwagen, Bahntickets und. Ich bin froh, dass ich jetzt einen kompetenten Partner gefunden habe, der sich um alles kümmert. Das Reisebüro Zimmermann in Gengenbach. Ein Anruf und alles wird für mich erledigt. Da kann man sich doch auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren. Reisebüro Zimmermann, mitten in Gengenbach. Braukultur der Ortenau. Ein Bier aus der Familienbrauerei Bauhöfer. Ausgezeichnet mit dem Bundesehrenpreis in Gold. Mit den unverkennbaren Bierspezialitäten. Seit über 150 Jahren in der guten Gastronomie zu finden und in der Region zu Hause. Jetzt aktuell. Ulmer Export und Pilsener. www.ulmer-bier.de. Abbrucharbeiten, Containerdienst, Recycling, Gartenabfälle, Bauschutt, Altholz, Erdaushub. Hier gibt es einen für alles. Schwarz Umweltschutz und Containerdienst in Rentchen. Ihr zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb für Privat und Gewerbe. Schwarz Recycling in Rentchen. Die mit den grünen LKWs. Mehr unter schwarzrecycling.de. Fitness, Gesundheit, Wellness, Reha. Das ist Toplife in Berghaupten. Modernste Geräte, medizinisch geschultes Personal und ein moderner Wellnessbereich garantieren Ihnen gesundes Training für jeden Alters- und Fitnessgrad. Jetzt mit gratis Probestunde. Toplife, Fitness, ambulante Reha und mehr. Alle Infos unter top-life.de. Hey guys! If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on there. Wow! Yeah, on the road again. Charlie 2000 ist unterwegs. Zwar morgen in zwei Wochen am 26. Juli im New Life in Riegel zu einer Sommerparty. 90er, Gigant der 90er, da war ich in den 90ern ohne Ende unterwegs nach Schwärmer. Ich mich nur ein paar Orte aufzählen. Endingen, Ottenheim, Herbolzheim, Wiel, Eichstätten, Rheinhausen, Nimburg, Kenzingen, Köntringen, Münchweier, Ringsheim, Orschweier, Maltertingen, Bleichheim, Iringen, Weißweil, Oberwinden, Brechtal, Teningen, Schuttertal und so weiter. Und das gibt fast sozusagen eine Revival-Party. Gigant der 90er heißt die Überschrift. Und da war ich ja schon vor 3-4 Wochen oder was länger, ja. Und da waren viele Leute von früher da, die lade ich natürlich alle wieder ein, auch die, die nicht kommen konnten oder wollten. Ein kleiner Anreiz, und zwar bis 24 Uhr, Eintritt nur 4 Euro. Dann regulär 24 Uhr, Schutz nur 2 Euro. Ja? Ja, super. Und eine kleine Vorschau ins Elsass. Da war ich auch in den 90ern ohne Ende. Marschwiller, Beinheim, Luckstein, Münchhausen, Pfaffenhofen, Niedermodern, Schiffersdorf, Schillersdorf, Drusenheim, Hattmatt, Obermodern, Schwindratzheim, Ringendorf, Westhofen, Hochfilden, Weiterswiller, Seebach, Maddern. Da war der Charlie.

diese Ecke. Genau. Das war für mich vorher das Stichwort. Vorher kam ja in der deutschen Session hier der Wendler vor. Also, der Wendler kommt auf die Bühne, aber nur eine einzige Frau sitzt im Zuschauerraum. Geistesgegenwärtig sagt er, heute singe ich nur für dich, Baby. Dann aber schnell, sagt die Frau. Ich muss nämlich hier noch sauber machen. Die doofe Witzecke. Oh, der arme Wendler. Oh, hä? Zwei Frauen unterhalten sich auf der Straße. Die eine meint, denken Sie mal, Frau Nachbarin, meine älteste Tochter ist jetzt in einem Freudenhaus. Ach, sagt die andere, das war schon immer ein lustiges Kind. Die hat keine Ahnung. Hier ist der Power ins Wochenende. Hallo, Leute. Und dann wir alle normal. Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich. Jetzt kommt die volle Sommerladung. Die volle Packung Power. Yeah. was sagen die dazu? Lana Del Rey hier zusammen mit den Cranberries. Der absolute Wahnsinn! Ohne Ende! Wow! Ich dreh durch! Ich dreh durch! Mir geht's in die Hose! Ja! Höchste Konzentration. Leute, erinnert mich dran. Wir sollten unbedingt am Sonntag Weltmeister werden. Das ist der Power ins Wochenende. Radio DJ. Better roll, get ball. Ein affengeiles Programm. Hi. Showtime.

FM Stereo. Just dance and move your body. Einmal ein alter Schweinehund. Oh nein, nicht schon wieder von Charlie. That you know. she spoke, just what she said. Now that's a joke, that talk is dead. Now I gotta get over the love I had. That door I keep it open just in case she come back. Can't deal with the emotions to the point I'm sad. And I know my heart's broken, but we got so attached. Baby, come back, I won't get no sleep. She more than I want and all that I need. Locked in my heart and threw away the key. So. And when my baby come back, I'm crossing my T's, dotting my I's. Hier ist der Freitag. Hier ist Hit Radio und hier ist euer Charlie 2000 auf UKW. FM Stereo, FM Stereo. Downtown and eat it like a vulture. See my hips, big hips, so cha. See my butts and my lips, don't cha. Lost a few pounds in my waist, oh yeah. This the kind of beat that go ba-ta-ta. Ba-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sex me so good, I say blah-blah-blah. Work it, I need a glass of water. Boy, oh boy, it's good to know ya. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's girl, for minute, if it's my head in the ass. It's girl, for minute, if it's my head in the ass. If you got a big, let me search ya. To find out how hard I gotta work ya. It's girl, for minute, if it's my head in the ass. If you're a fly gal, get your nails done. Get a pedicure, get your hair did. Boy, lift it up, let's make a toaster. Let's get drunk, this gon' bring us closer. Don't I look like a Halle Berry poster? See the Belvedere playing tricks on ya. Girlfriend wanna be like me, never. You won't find a chick that's even better. I make it hot as Las Vegas weather. Listen up close while I take it backwards. Okay, against the gal, send me a witch. I'm not a prostitute, but I can give you what you want. I love your braids and your mouth full of phones. You love the way my butt go, boom, boom, boom, boom. Keep your eyes on my boom, boom, boom, boom. And think you can handle this, ka-donk-a-donk-donk. Take my thong off and my tail go boom. Cut the lights on so you see what I can do. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's girl, for a minute, if it's my head in the ass. It's girl, for a minute, if it's my head in the ass. If you got a big, let me search it. To find out how hard I gotta work, yeah. It's girl, for a minute, if it's my head in the ass. It's girl, for a minute, if it's my head in the ass. Boys, all type of boys. Black, white, Puerto Rican, Chinese boys. Wine time, dying, throw your dying, dying. Want those dying, throw your dying, dying. Girls, girls, get that cash. If it's not a five, we're shaking your ass. Ain't no shame, ladies, do your thing. Just make sure you're ahead of the game. You know, Mrs. feels super duper, but Prince couldn't give me change my name, Papa. Kuta can tell you slave again, no sign. Picture black saying, oh, yes, I'm massa. Got a Lamborghini, so I drive faster. Just to make your haters even freaking madder. Admit I'm the true name, one who better. When I drop this right here, it won't even matter. Why you act dumb like, ugh, duh. Say you act dumb like, ugh, duh. As the drummer boy go ba-rum-pa-pum-pum. Give you some of this Cinnabon. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's girl, for a minute, if it's my head in the ass. It's girl, for a minute, if it's my head in the ass. If you got a big, let me search it. To find out how hard I gotta work, yeah. It's girl, for a minute, if it's my head in the ass. It's girl, for a minute, if it's my head in the ass. Konzentration. Höchste Konzentration. Bei Radio. Hit Radio. Schneider. Put your drinks up. We did it again, homie. There's no stopping us. Turn the sound up. Let's go. Put your drinks up. Put your hands up. All the people up in here, put your hands up. Turn the sound up. Fill the round up. All the bad bitches in the club. Und eine Minute. Nachtschwärmer, hier ist alles außer Rand und Band. Licht aus. Spot an. Step by step, ooh baby, gonna get Midnight Oil und New Kids on the Block. Sogar Bandy ist gefällt das, hä? Komm schon, das ist ein Lied aus meiner Jugend. Ja, da könnte man ja eine Party feiern, hä? Die letzte Party, die wir gegeben haben, war eine Katastrophe. Hey. Das war unsere Hochzeit. Ah, ja. Check this out. Hit Radio Ohr, dein Radio. Here comes the music. Ins Wochenende. Hey DJ, bring it back. Bring it back. Monster. Check this out. Oh, shit. How come they let all you long hairs in here tonight? What's the problem? It's gotta be. This is 1980. Can't you afford a fucking haircut? I love disco, and I hear it's making a comeback. Disco music. Something about you. We are looking at you. Oh, whatever. Baby. Looking at me. Hey, baby. All right, I'm dedicated. feel me, baby? All the pretty girls. She's just the girls. Feel good, right? Anyway, give me your number, I'll call you up. You act like a bitch, you don't interrupt. I don't have no trouble with you f***ing me, but I have a little problem with you not f***ing me. Baby, you know I'ma take care of you, cause you said you got my baby and I know it ain't true. Is it a good thing? No, it's bad. For good or worse, make you quit. So I walk on over with my crystal. Put away your pistol. Dirty won't be having it in this house, cause style, cripple your style. Now that you heard my charming voice, you couldn't get another Gucci, won't get moist. If you wanna look good and not be bummy, girl, you better give me that money. Hey, dirty, baby, I got your money, don't you worry. Girl glanced at me. I whispered in the air, you wanna be with me? You wanna look pretty though, in my video. Oh, dirty on the hat, and I let you on though. Just dance if you caught up in the Holy Ghost trance. If you stop, I'ma put some killer ants in your pants. I'm the ODB, as you can see. FBI, don't you be watching me. I don't want no problems, cause I put you down in the ground where you cannot be found. I'm just dirt dog trying to make some money. So get in my streets and get in my honey. Radios play this all day, every day. Recognize I'm a fool and you love me. None of you know, better look at me funny. You know my name down, give me my money. Hey, dirty. Sing it. Baby, I got your money. Sing it, girls. Say, hey, just sing it right now. Baby, I got your money. If dirty one is hey, money, I think I'll give him this money. In die Werbung. Stopp! Spaß ist nicht erlaubt. Oh. Stop the music! Oh. Okay, ausgezeichnete Show, meine Lieben. Wir fahren die Werbung ab. Bei Risiken und Nebenwirkungen erschlagen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Werbung. Wir tun einfach etwas mehr. Die Pflegezentren der Familie Kenk. Die gute Adresse von Lahr bis Herbolzheim. Für pflegebedürftiges, stilvolles Wohnen und Leben. Ob betreutes Wohnen, Beatmungsdialyse, Tages- oder ambulante Pflege. In den Pflegezentren Kenk sind Sie gut versorgt. Telefon Lahr 922-933. Lahr 922-933. FKK Club Lanzelot. Die heißeste Party zum kleinen Finale. Mega WM-Poolparty im Lancelot. Top Girls auf der WM-Tribüne. Spiel um Platz 3 auf Großbild. Cocktailbar, Poolnixen, orientalische Feuershow mit Trommlern, Grillbuffet, DJ, Live-Show mit Vivian Schmidt. Die Mega WM-Poolparty im Lancelot. Samstag, 20 Uhr, Offenburg-Elgersweier. fkk-lancelot.com. Hallo, hier ist Ina. Und dieser Spot ist für meinen Mann Bernd, der wie jeden Morgen mal wieder nicht reagiert. Vielleicht ja so. Bernd, unsere Tochter hat schon wieder eine 5. Sprich du mal mit ihr. Hm? Nein, auf mich hört sie nicht. Ach, und deine Mutter will ihren 60. bei uns feiern. Hm, wieso nicht? Könnte ja diesmal nett werden. Hast du die Gartenmöbel der Mertens gesehen? Toll, oder? Findest du auch gut? Dann hol ich die gleich morgen. Also, wo wir gerade so schön reden und du mir sowieso gegenüber sitzt, kannst du jetzt mal endlich die Zeitung weglegen und mir den Kaffee geben? Geht das? Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Die Vitaltherme in Bad Wildbad. Die Therme, die bewegt, ist Fitnesstherme, Gesundheitszentrum und Thermalbad. Für nur 10 Euro. Thermalbaden, Saunieren und beim Aquafitness Muskeln stählen. Die Vitaltherme in Bad Wildbad. Mmh, du willst es doch auch. Pizza, Pasta, Wraps und knackfrische Salate von Hallo Pizza. Offenburg 923-966 oder auf hallopizza.de. Ah, mein Bein, verdammt! Wir können Ihnen nicht helfen, wenn wir nicht wissen, wo Sie sind. Setzen Sie auf Sicherheit mit dem DRK-Mobilnotrufservice des Roten Kreuzes. Ihre persönliche Sicherheit für den Notfall dank moderner GPS-Ortung. Als Freizeitsportler, Alleinstehender oder weil Sie gesundheitliche Probleme haben. Das gute Gefühl für Sie und Ihre Angehörigen. DRK-Mobilnotrufservice. Sicherheit und Freiheit rund um die Uhr. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Roten Kreuz vor Ort. Was heißt für dich Party auf Badisch? Na, ist doch logisch. Bergwerk. Explosiv und einzigartig. Deine Diskothek in Offenburg-Elgersweier. Ist nicht wahr, das ist ein Ding. Radio an, ich glaub, ich bin. Vertraute Stimme, geiler Flair. Charlie 2000 ist on air. Gib uns dein Killerprogramm wie bisher. Genau, und hier bin ich wieder. Achtung, den ganzen Abend Hochspannung. Hochspannung den ganzen Abend. Herzlich willkommen zu der billigsten Show der Welt. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Na geil. Wahnsinn auf Sendung. Garantiert nicht ohne Nebenwirkungen. Oh, das wird ja immer schöner. Gleich geht die Welt unter und wir sind live dabei. Baby, love me lights out. You can turn my lights out. I love me. I said, this looks like the job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. Your heart is glowing. And I'm crashing into you. Baby, kiss me. Before I turn the lights out. Before I turn the lights out. Kennst du noch den Ort, wo ich auf dich gewartet? Seite an Seite mit den anderen Steinen lag ich da. Ich war kalt ohne Heimat und alleine. Bevor du kamst, war ich nur einer dieser Steine. Ich war so staubbedeckt, bevor du mich gefunden hast. Hast mich in Gang gesetzt, mir endlich neuen Schwung gebracht. Ich war kalt, war versteinert und alleine. Bevor du kamst, war ich nur einer. Ich war nur noch verstaubt, verbraucht und ohne Plan, bevor du kamst, mich mit dir nahm. You can turn my lights out. Keiner braucht mich mehr zu retten, das hast du schon getan, indem du kamst und mich mit dir nahm. Gebraucht wird, ist ein kleiner Stimmungswechsel. Fahr das Band ab! Wie bitte? Fahr das Band ab! Nein! Supposed to be about, baby. Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce on all the good times daily. Why you tryna pose like I be acting shady? What's that supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Shonda Paula, give it a good loving daily. Now you tryna pose like I be acting shady. In a good times daily. Why you tryna pose like I be acting shady? Make it very clear to you, you're very dear to me. An honor of me share to you, me not unfair to you. Come on, I want to really make you know that I will always draw near to you. Oh, my douce souffrance. Ah, göttlich, ja? Blue Cantrell. Und so, Paul. Wir haben 22:25 Uhr am Freitagabend. Ah, das ist eine der wenigen Sendungen, wo nicht über Fußball gesprochen wird. Aber über was anderes. Die doofe Witze-Ecke. Im Kinzigtal hat sich was ereignet. Dann ging's vors Amtsgericht. Richter, nun verraten Sie bitte, Herr Huber, warum haben Sie auf den Jagdgenossen geschossen? Ich habe ihn in der Aufregung für einen Reh gehalten. Und wann bemerkten Sie den Irrtum? Ja, als das Reh zurückschoss. Ja, da wäre ich auch drauf gekommen. Aber nein, ja. Am Abend fuhr ein Mann auf ein Auto auf. Zwei Männer stiegen aus, es stellte sich raus, dass es zwei Schwule sind. Der Mann sagte, entschuldigen, es tut mir leid, ich gebe euch 100 Euro, damit ist die Sache erledigt. Aber bitte keine Polizei. Da sagt der eine zu seinem Freund Detlef, hol die Polizei. Okay, 200 Euro, aber keine Polizei, sagt der Unfallverursacher. Darauf wieder, Detlef, hol die Polizei. 300 Euro, das ist mein letztes Angebot. Wieder die Aussage, Detlef, hol die Polizei. Da hat's den Mann gestunken und dann leckt mich doch am Arsch. Detlef kommt zurück, er will verhandeln. Oh, das ist wieder was, hä? Oh. Pfui, buh. 1, 2, 3, 1. Rumgedreht. Absoluter Wahnsinn, Han, Lana Del Rey aus der Neuzeit und You All aus den 80ern. So heiß. Hey DJ, find that back. Bring it back. On power. Oh shit, shit, shit, shit, shit, shit. Nuke the Moon Mashup. Too much of anything can make you sick. Even the good can be a curse, curse. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better, is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't wanna do is crash, no. You're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like you're growing apart, let's just go back, back, back, back, back to the start. Don't be no picnic. Love ain't no walk in the park. All you can do is make the best of it now. Can't be afraid of the dark. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like you're growing apart, let's just go back, back, back, back, back to the start. No. I'm not afraid to dance party. Dance party. Radio. Action Pack. Freitagsabends. Freihaus. Sommer, haben wir den Sound hier? Kann man den nehmen oder was? Eigentlich ganz geil, oder? Ah, mega Eins, zwei, drei. Feuerschweinerei! Family! Seid ihr dabei? Bei unserer Schweinerei! Seid ihr dabei? Die Hände hoch! Du bist ein Feuerschwein! Ein Feuerschwein? Ey, du Hackschwalli! Will ich hier in Hamburg Süd? Was willst du denn in Hamburg Süd, Alter? Ich will hier auflegen. Ja! Was willst du denn da auflegen, Alter? Kuflan auf Toast oder was? Ihr denkt mal, Eierhälse. Lutsch mal die Staub aus der Rinne. Solo Lutsche! Bevor wir uns hier noch weiter zuschwallern, schmeiß mal hier die Orgel an und dann bang uns mal den Stoff hier rein, yeah. Lenghagen, Bing Bros Remix. Hey DJ, bring that back. Bring it back. Monster, monster, bell. This is a sound. Monster, monster, bell. Check this out. Oh shit, shit, shit. Prove yourself. You are the movie.

Charlie 2000 ist unterwegs. Und zwar morgen in zwei Wochen am 26. Juli. In der Diskothek New Life in Riegel am Kaiserstuhl. Da gibt es eine Sommerparty. Und zwar meine zweite Party, Gigant der 90er. Da war ich nämlich in der Gegend, in den 90ern, bis zum Abwinkel. In Hallen, Open Airs, Endingen, Ottenheim, Herbolzheim, Wiel, Eichstätten, Oberhausen, Rheinhausen, Nimburg, Kensingen, Köndringen, Münchweier, Ringsheim, Orschweier, Maltertingen, Bleichheim, Ehringen, Weißweil, Oberwinden, Brechtal, Tenningen, Schüttertal und so weiter. Und alle, die damals da waren, die lade ich ein. Und bei der ersten Veranstaltung vor ein paar Wochen waren schon einige da. Die sollen ruhig wiederkommen und ein paar neue dazu. Das wäre super. Es gibt auch ein Sonderangebot. Eintritt 4 Euro bis 24 Uhr. Dann regulärer Eintritt. Schutz 2 Euro. Also, morgen in zwei Wochen, 26.07. Gigant der 90er, Charlie 2000, New Life im Riegel. Und dann eine kleine Vorschau. Am 11. Oktober ist der liebe Charlie in Elsass. In Zinsvilla. In der Festhalle zu einer 80er-Party. Und da war ich auch, ich selber nicht, aber ohne Ende war man da. Im Elsass. Überall unterwegs. Da gibt es eine Revival-Party mit Charlie 2000. Da bin ich aber jetzt dann selbst, ja? Da war ich zum Beispiel Seebach, Motern, Weiterswiller, Hochfelden, Bunzenheim, Schwindratzheim, Obermodern, alles im Elsass. Hattmatt, Schüttersdorf, Niedermodern, Pfaffenhofen, Münchhausen, Lubstein, Beinheim, Morschwiller. Aber da haben wir ein bisschen Zeit. 11. Oktober, Zinsvilla Festhalle. Und schöne Grüße gehen ins Elsass von hier aus. Übergeschnappt. Na geil! Ausgeflippt und abgehoben. Vor diesem Albtraum gibt es kein Entrinnen. Ladies and Gentlemen, welcome to the party. What I got, you got to give it to your papa. What I got to give it to your dog. Do you do a little nothing? Nummer schon unter 32, 16, 8. Herrscht Konjunktur die ganze Nacht. Und draußen im Hotel d'Amour langweilen sich die Damen nur, weil jeder den die Sehnsucht quält. Ganz einfach Hose. Ja, Skandal um Rosi. Hallo, hallo. Test, test, test. Meine Damen und Herren, in dieser Sendung werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Radio. Music in the air, good vibrations everywhere, sharing all the good sounds on your radio. Vorsichtsmeldung. B3 La Richtung Friesenheim. Da ist Aquaplan in Gefahr. Wir sind heute 1000 Gefühle und dann feiern wir den Sieg zusammen. Heben unsere Gläser, lieben uns. ist noch nie gelaufen bei mir. Schwarz, Rot, Gold. Was ist das für ein Lärm? Das sind meine platzenden Trommelfälle. Und das zur besten Sendezeit. Unglaublich. Unvorstellbare Schmerzen. Echt hart. Egal ob aufs Auge oder auf die Ohren. That's the deal, my dear.